Erster David sagt, ich danke Gott von ganzem Herzen. Sein Name ist heilig. Zweiter, ich danke Gott. Ich vergesse seine Hilfe nicht. Dritter, er vergibt mir alle meine Fehler. Er macht mich wieder gesund. Vierter, er rettet mich vor dem Tod. Er ist sehr lieb zu mir. Fünfter, er gibt mir gute Dinge. Ich fühle mich wieder jung und stark. Sechster, Gott hilft allen Menschen. Er ist gut zu armen Leuten. Siebter, er zeigte Mose seinen Weg. Das Volk Israel sah seine Taten. Achter, Gott ist sehr lieb und geduldig. Er wird nicht schnell böse. Neunter, er schimpft nicht für immer. Er ist nicht lange böse. Zehnter, wir machen Fehler. Aber Gott bestraft uns nicht hart. Elfter, der Himmel ist sehr hoch. So groß ist Gottes Liebe. Er liebt alle, die auf ihn hören. Zwölfter, der Osten ist weit vom Westen. So weit nimmt er unsere Fehler weg. Dreizehnter, ein Vater liebt seine Kinder. So liebt Gott alle, die auf ihn hören. Vierzehnter, er weiß, wie wir sind. Wir sind nur wie Staub. Fünfzehnter, das Leben der Menschen ist kurz. Wir sind wie Gras oder Blumen. Sechzehnter, der Wind weht und die Blume ist weg. Niemand sieht sie mehr. Siebzehnter, aber Gottes Liebe bleibt für immer. Er hilft allen, die auf ihn hören. Er ist gut zu ihren Kindern. Achtzehnter, das gilt für alle, die seine Regeln halten. Sie tun, was er sagt. Neunzehnter, Gott ist der König im Himmel. Er regiert über die ganze Welt. Zwanzigster, dankt Gott, ihr Engel. Ihr seid stark und macht, was er sagt. 21. Dankt Gott, alle seine Diener. Ihr tut, was er will. 22. Alles auf der Welt soll Gott danken. Ich danke Gott von ganzem Herzen.